Aus Anlass des 53. Jahrestages der Arbeitsaufnahme von Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas fanden jüngst in Tschechien und Deutschland Seminare über seine Verdienste und in Indonesien Gesprächsrunde statt. An den Veranstaltungen waren die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern beteiligt. Die Redner verwiesen auf den Veranstaltungen darauf, dass Kim Jong-il die Partei der Arbeit Koreas zur Partei des Führers und zu einer unbesiegbaren revolutionären Partei verstärkt und entwickelt habe. Dank seiner klugen Führung habe die Partei der Arbeit Koreas trotz allen Bewährungsproben der Geschichte das sozialistische Banner unveränderlich verteidigt, alle Herausforderungen der feindseligen Kräfte einschließlich der USA entschieden vereitelt und stets den Sieg errungen, betonten sie.